И мы начинаем новую серию наших тем. Und wir fangen die neue Predigtserie an. Start. Die heißt Start. Скажи, Start. Sag mit mir Start. Start. Start. Хорошее слово. Das ist ein gutes Wort. И моя тема сегодня. Und mein Thema ist heute. Возвратись и стартуй снова. Kehre zurück und starte wieder neu. Вот Новый год начался. So ist, neues Jahr ist begonnen. Я поздравляю вас тоже. Und ich gratuliere euch. И все друг другу желают любви, здоровья, мира. Also, alle wünschen einander Liebe, Frieden, Gesundheit. Я тоже вам желаю. Und das wünsche ich euch auch. Но необходимо все-таки понимать. Aber es ist wichtig, trotzdem zu verstehen, что есть закон сеяния и жатвы. Dass es ein Gesetz des Sehens und des Erntens gibt. И само собой, оно ничего не происходит и не меняется. Und von alleine wird nichts geschehen und es wird sich nichts verändern. Если кто-то ленив, wenn jemand faul ist, ты можешь ему сколько угодно желать успеха, du kannst so viel, wie du willst, ihm Erfolg wünschen, ничего в его жизни не изменится. Es wird in seinem Leben sich nichts verändern. Если кто-то любит чипсы и картошку фри, also wenn jemand Pommes und Chips mag, и вместо водички пьет колу, und anstatt Wasser Cola trinkt, ты можешь ему желать здоровья, du kannst ihm so viel, wie du willst, Gesundheit wünschen. Ну, не знаю, здоровья ему точно не прибавится. Aber да? Ich weiß es nicht, aber ich denke nicht, dass er mehr gesünder wird. Может быть, у тебя есть мечта, vielleicht hast du einen Wunsch, который ты всю жизнь хотел притворить, was du dein ganzes Leben lang verwirklichen wolltest. Но воссы поныне там, да? Aber nichts zu tun bringt nichts. Okay. И вот иногда мы молимся: Господи, употребляй меня. Und wenn wir so beten, Herr, gebrauche mich. Но если ты просиживаешь возле телевизора часами, aber wenn du stundenlang vor dem Fernseher sitzt, ну это, конечно, твое время, твоя жизнь. Natürlich ist das deine Zeit, dein Leben. Но тогда не нервируй Господа пустыми молитвами. Dann solltest du den Herrn mit deinen leeren Gebeten nicht nerven. И вот если мы будем просто хотеть отношения с Богом, und wenn ihr einfach eine Beziehung mit Gott wollt, мы будем хотеть огня от Господа, also wir werden das wollen von ihm, но ничего не будем для этого делать, aber würden nichts dafür unternehmen, ничего не изменится, правда? Dann wird nichts sich verändern, nicht wahr? И вот однажды, я вам расскажу такую историю. Ich erzähle euch eine Geschichte. Вот однажды к тренеру одной футбольной команды, eins bei dem Trainer, also Fußballtrainer, подошел один парнишка, kam ein junger Mann, и он говорит: о, вы знаете, я такой фанат ваш, я так люблю футбол, я хочу играть с вами. Und dann sagt er: wisst ihr was, ich bin so ein großer Fan von euch, ich möchte so gern mit euch mitspielen. Тренер посмотрел на него. Der Trainer hat ihn so angeguckt. Ну, вроде годится. Ja, der ist kein schlechter Junge. Он говорит: приходи завтра на тренировку. Dann sagt er: komm morgen zum Training. Да, да, спасибо, спасибо, ja, ja, я danke, приду. Danke, danke, ich komme unbedingt. Но он не пришел. Aber er kam nicht. Потом через пару дней опять встречает тренера. Nach ein paar Tagen trifft er schon wieder den Trainer. Говорит: о, вы знаете, я так мечтал всегда играть в вашей команде. Und sagt wieder: ich habe so geträumt, in eurem Team zu spielen. Тренер посмотрел на него. Trainer schaut ihn so an. Слушай, если ты хочешь играть, надо тренироваться. Du, hör zu, wenn du spielen willst, dann musst du trainieren. Приходи завтра на тренировку. Komm morgen zum Training. Я приду, я приду. Ich werde unbedingt dazu kommen. И он опять не пришел. Und er kam schon wieder nicht. Прошла неделя. Kam eine Woche vorbei. Он опять встречает этого тренера. Er trifft schon wieder den Trainer. И кричит: ну подождите, подождите. Und ruft ihn so: wartet, wartet auf mich. И опять начинает ему говорить, как сильно он хочет играть в его und команде. Und fängt schon wieder mit demselben an, wie sehr er bei ihm spielen möchte. Но вдруг он видит, что тренер не останавливается, но идет дальше. Aber er sieht, dass der Trainer nicht stehen bleibt, sondern weitergeht. И не слушает его. Und hört ihn gar nicht mehr zu. Он подбежал к нему. Und er sprang zu ihm hin. Вы знаете, у вас такая команда, я так мечтал. Wisst ihr, ihr habt so ein cooles Team, ich habe so sehr geträumt. Но тренер говорит ему: aber der Trainer antwortet ihm: на самом деле, tatsächlich, ты не хочешь играть в нашей команде. Willst du nicht in unserem Team spielen? Ты просто обманываешь самого себя. Du belügst dich einfach nur selbst. Я тебе сказал. Ich hab's dir gesagt. Если ты хочешь играть в нашей команде, приходи на тренировку. Wenn du in unserem Team spielen willst, dann sollst du zum Training kommen. Но ты, тебе нравится делать что-то другое. Aber dir gefällt etwas anderes zu tun mehr als zu kommen. Чем тренироваться? Als zu trainieren. Ты не хочешь платить цену. Du willst den Preis nicht zahlen, чтобы играть в нашей команде. Um in unserem Team spielen zu können. Поэтому оставь меня сейчас. Deswegen lass mich jetzt. Я иду тренировать действительно тех ребят, которые хотят играть в нашей команде. Also ich gehe zu den Jungs, die gerne trainieren wollen und die gerne tatsächlich dabei sein wollen. И вот также многие из нас иногда говорят. Und so sind viele von uns, die so sagen, manchmal. Просто я часто это уже слышала. Denn ich habe das einfach schon sehr oft gehört. И вы тоже. Und ihr bestimmt auch. Бог, употребляй меня. Gott, gebrauche mich. Я так хочу, чтобы ты использовал меня. Я хочу творить твои дела. Also ich möchte so sehr, dass du mich gebrauchst, dass ich deine Werke tun kann. Наполни меня твоим духом. Erfülle mich mit deinem Geist. Но сами ничего для этого не делают. Aber selbst und sie nichts dafür. И вот Бог отвечает. Und so antwortet Gott. Если ты на самом деле Wenn du tatsächlich хочешь, чтобы я тебя употреблял для своей славы, gebrauche für meine Herrlichkeit, тогда ты должен приходить на тренировку. Dann musst du zum Training kommen. И начни с молитвы. Und fange an mit Gebet. Потому что получить что-то от Господа ты можешь только молясь. Denn vom Herrn etwas zu bekommen kannst du nur durch das Gebet. Поэтому если ты действительно что-то хочешь изменить в твоей жизни, Wenn du tatsächlich wirklich in deinem Leben etwas verändern möchtest, начни что-то делать. Dann fange an etwas zu tun. Я сейчас говорю радикальные вещи. Ich rede jetzt radikale Dinge. Может быть, кому-то не понравится. Vielleicht wird das jemandem nicht gefallen. Но это твое право принимать или нет. Aber das ist dein Recht, das anzunehmen oder nicht. Но если ты хочешь, чтобы Бог наполнил тебя. Aber wenn du willst, dass Gott dich erfüllt. Хочешь по-новому пережить Господа. Wenn du willst, dass vom Neuen dein Herrn erfahren. Послушайте меня. Hört mir bitte genau zu. Перестань собирать сплетни из интернета. Hör auf, die Gerüchte und die Lästereien aus dem Internet zu sammeln. Там много фальшивой информации. Also dort gibt es sehr viel falsche Informationen. Перестань смотреть часами телек. Hör auf, stundenlang Fernseher zu schauen. Расслабляться можно по-другому, вы знаете? Man kann sich anders entspannen. Das, wisst ihr das? Если ты сильно напряжен. Also wenn du zu sehr angestrengt bist und angespannt. Открывай, включай библейские App в твоем телефоне. Dann mach mal deine Bibel-App auf deinem Handy. Наушники в уши и фитнес. Und zieh deine Kopfhörer an und geh ins Fitness. Okay. Если готовишь еду, wenn du kochst, не включай телевизор. Schalte nicht deinen Fernseher Включи an. Проповедь или прославление. Sondern schalte Lobpreis oder eine Predigt ein. Не болтай часами по телефону. Laber nicht stundenlang Это по телефону. Это пустота. Das ist alles nur Leere. Которая ворует твое время, ведет к греху. Das deine Zeit stiehlt und dich zur Sünde führt. Когда мы много говорим, много грешим, помните, Könnt ihr euch erinnern an dieses Vers, wenn wir viel reden, dann sündigen wir viel. Но включай прославление. Aber schalte den Lobpreis И an. Отрывайся. Und gib Gas. С метлой. Mit deinem Besen. Я когда была подростком, als ich ein Jugendlicher war, я очень любила петь. Ich liebte es zu singen. Но петь было негде. Aber ich habe keine Möglichkeit gehabt, irgendwo zu singen. Часто звонил дома телефон, и я это просто терпеть не могла. Bei uns hat ständig das Telefon geklingelt und das konnte ich überhaupt nicht ausstehen. Вы знаете, вообще телефон это такая полезная штука. Überhaupt Telefon ist eine nützliche Sache. Вы сейчас будете смеяться. Also werdet ihr singen, lachen darüber. Но это правда. Aber das stimmt. И вот я хотела петь. Und so wollte ich singen. Я брала трубку, снимала трубку. Also ich habe den Hörer abgenommen. Набирала одну циферку, hab nur bloß eine Ziffer gewählt, чтобы не было гудков, damit niemand drangehen kann. И начинала петь в трубку. Und fing an, in diesen Hörer zu singen. И я отрывалась. Und ich hab richtig Gas gegeben. И вы знаете, Und wisst ihr, я была в восторге. Also ich war außer sich. Я вам скажу, это было круто. Ich sage, das war wirklich gut. Потому что Und мне cool. нравилось то, что я слышу. Denn mir gefiel das, was ich gehört habe. Поэтому хочешь петь, бери телефон и трубку. Deswegen, wenn du singen willst, dann nimm dein Telefon Или in die Hand. Иди в душ. Oder geh in die Dusche. Okay. Okay. Начни свой год год по-новому. Fang dein Jahr vom Neuen an. У нас будет следующая неделя, неделя поста и молитвы. Nächste Woche haben wir Gebets- und Fastenwoche. Пусть тебя это не напрягает. Es soll dich nicht bedrücken oder anstrengen. Расслабься. Sondern entspanne dich. У тебя есть возможность вспомнить, что есть жизнь без интернета. Du hast dann die Möglichkeit, sich zu erinnern, dass es ein Leben ohne Internet gibt. Ты сможешь наконец-то дочитать, как сказать, главу, какое-то послание из Библии. Dann schaffst du einen Brief aus der Bibel zu Ende zu lesen. Ты сможешь спокойно поговорить с Богом. Du wirst die Zeit haben, mit Gott in Ruhe zu reden. И ты даже не представляешь. Und du wirst dir das nicht vorstellen können. Как много Бог хочет тебе сказать. Wie viel Gott dir sagen möchte. Вот сегодня начну. Und so fange ich heute an. С одного места Писания, из Откровения 2. Von einer Bibelstelle aus Offenbarung 2. Со второго пятый стих. Das sind die Verse 2 bis 5. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die behaupten, die seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willens hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Иисус с нетерпением ожидает бракосочетания со своей невестой, церковью. Jesus wartet ganz dringend, also ganz vom Herzen die Verlobung mit seiner Braut. Он любит ее, ожидает этого дня. Und er liebt sie und er wartet auf diesen Tag. И он хочет, чтобы она была без пятна и порока. Und er will, dass sie unbefleckt ist. И вот здесь мы видим эфесскую церковь. Und wir sehen hier eine Gemeinde, einen von Ephesus. Как бы хочет ее немножко подправить. Und er möchte sie irgendwie ein bisschen so korrigieren. Обратите внимание, что вначале он ее хвалит. Also bemerkt hier, dass er am Anfang sie lobt. И уверяет, что да, я в курсе. Und это молодец. Und er versichert sie, du, ich weiß alles über dich, du bist super. Ну, считается, что эти слова обращены к руководителю этой церкви. Also man hat angenommen, dass diese Worte an den Leiter der Gemeinde gerichtet sind. Но это не столь важно. Aber das ist nicht so wichtig. Потому что если эти слова дошли до нас с вами, то они обращаются также и к нам. Denn wenn diese Worte zu uns angekommen sind, dann heißt das, sie betreffen uns auch. И вот мы живем последнее время. Und so leben wir in der letzten Zeit. Иисус скоро придет. Jesus kommt bald. Иисус скоро придет. Jesus kommt bald. И он действительно придет. Und er wird tatsächlich kommen. И вы в прошлое воскресенье слышали, und letzten Sonntag haben wir gehört, что кто-то ждет его, кто-то не ждет. Dass jemand auf ihn wartet und der andere nicht. Все заняты своими делами. Alle sind beschäftigt mit ihren Werken. И Библия говорит, und die Bibel sagt uns, что когда Иисус придет, wenn Jesus kommen wird, многие, очень многие, also viele sogar, sehr viele, не будут удивлены, когда он придет. Werden erstaunt sein, кто-то даже будет испуган. Jemand wird sogar erschrocken потому sein, что его не ждут. Weil man auf ihn nicht wartet. Не готовы. Sie sind nicht bereit. Встречи с ним. Sie sind nicht bereit auf das Treffen mit ihm. И вот сегодня я хочу поговорить о любви. Und heute möchte ich über die Liebe reden. О первой любви. Über die erste Liebe. Все мы знаем, что такое первая любовь. Alle wissen, wie was die erste Liebe ist. Она самая крепкая. Sie ist die stärkste. Она самая безбашенная. Sie ist die verrückteste Liebe. Она готова на подвиги. Sie ist bereit auf Heldentaten. Она самая, самая, самая. Sie ist einfach die beste. И вот здесь Иисус говорит. Und hier redet Jesus. Ты оставил свою первую любовь. Du hast deine erste Liebe verlassen. Исторически мы знаем, что Эфесская церковь была очень сильная и одаренная. Also aus der Geschichte wissen wir, dass Ephesus Ephesus Gemeinde die stärkste war und die begabteste. Но она потеряла свою первую любовь. Aber sie hat ihre erste Liebe verloren. Огонь отношений с Иисусом начал потухать. Denn das Feuer und die Beziehung zu Jesus fingen an weniger zu werden. Routine. Die Routine kam. И уже неохота так читать Библию. Und man hat nicht mehr so Lust, die Bibel zu lesen. А раньше ты зачитывался допоздна. Und früher hast du das bis in die Nacht gelesen. И уже неохота в среду приходить на собрание. Man hat irgendwie nicht mehr so viel Lust, am Mittwoch zu kommen. Да что там, один час всего лишь, да? Das ist doch egal, das ist doch bloß nur eine Stunde. Ты уже много знаешь. Du weißt schon sehr viel. Мог бы вести уже домашнюю группу. Du kannst schon eine Kleingruppe leiten. Но не ведешь почему-то. Aber aus irgendeinem Grund leitest du sie nicht. Это как бы люди ищут каких-то методов, как нам возгреть свой огонь. Und die Menschen, любви к Богу. Die Menschen suchen nach Methoden, wie sie ihre Liebe wieder entflammen können zu Gott. Посещают какие-то конференции. Sie besuchen irgendwelche Konferenzen. Что делать? Was soll man machen? Может быть, надо выучить наизусть какие-то определенные места Писания. Vielleicht sollte man bestimmte Versstellen auswendig lernen. И повторять их по три раза в день. Und sie dreimal täglich wiederholen. Может быть, надо больше молиться, поститься. Vielleicht sollte man mehr beten, mehr это все fasten. Неплохо. Es ist alles nicht schlecht. Но здесь мы видим в этом месте, что Иисус говорит. Aber an dieser Bibelstelle sehen wir, dass Jesus sagt. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Возвратись туда, где ты ее потерял. Also kehre wieder zurück dort, wo du sie verloren hast. Все дело не в методах, а в принципе. Alles die ganze Sache liegt in, nicht in den nicht in den Methoden, sondern in im Prinzip. Важно просто разобраться. Es ist wichtig daran zu kommen. Что изменилось с тех пор, как ты влюбился в Иисуса? Also, es ist wichtig nachzudenken, was ist passiert, seitdem du dich in Jesus verliebt hast? Что отвлекло тебя от этой большой любви? Was hat dich abgelenkt von dieser großen Liebe? И что привело тебя туда, где ты сейчас есть? Und was hat dich dahin geführt, wo du gerade bist? Да, Иисус дал нам спасение. Ja, Jesus hat uns die Rettung gegeben. Это бесплатно. Halleluja. Das ist kostenlos. Halleluja. Он нас оправдал. Er hat uns gerechtfertigt. Он нас освободил. Er hat uns befreit. Наша жизнь наладилась. Unser Leben ist in Ordnung благодаря gekommen. Иисусу. Dank Jesus. Он помог нам подняться. Er hat uns geholfen, wieder aufzustehen. Аминь или нет? Amen. Да, скажите аминь. Sag mit mir ein kräftiges Amen. Вы знаете, совсем недавно я обнаружила один очень интересный принцип. Schon vor kurzem habe ich ein wichtiges Prinzip für mich herausgefunden. Мы прочитаем из 91-го псалма 13-16 стих. Das lesen wir aus dem Psalm 92 von den Versen 13 bis 16. Праведник цветет, как пальма. Also der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind standhaft, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Amen. И вот смотри, когда человек живет с Господом, он развивается. Schau her, wenn der Mensch mit dem Herrn lebt, dann entwickelt er sich weiter. Как ментально, так и в физическом плане. Wie mental, so auch physisch. Он живее соображает. Его ум работает, also, живее. Sein Verstand arbeitet, ja. Даже в старости его ум все еще острый. Sogar wenn er im Alter ist, dann ist sein Verstand noch sehr scharf. У него лучшее здоровье, чем у грешника. Er hat eine bessere Gesundheit als ein Sünder. Праведник может давать займы. Der Gerechte kann ausleihen. С голоду не помрет. Er wird niemals verhungern. Праведник процветает. Der Gerechte gedeiht und sprost. И речь даже не идет о каком-то богатстве большом, да? Und die Rede ist hier nicht über das große Reichtum. Процветание – это не только когда у тебя много денег. Also das Gedeihen, der Erfolg ist nicht dann, wenn du viel Geld hast. Это просто когда ты ни в чем не нуждаешься. Das ist einfach der Zustand, wo du nichts brauchst. Праведник процветает. Weil der Gerechte einfach sprost. Der Gerechte sprost. Der Gerechte sprost. Amen. Amen. Здесь есть праведники. Gibt es hier Gerechte? Okay. И дело не в позитивном мышлении. Und die Sache liegt nicht im positiven Denken. Но в том, что праведник избирает себе советники Господа. Sondern dass der Gerechte als Ratgeber sich den Herrn aussucht. Чтобы возвещать, что праведен Господь, 16 стих. Твердыня моя, и нет неправды в нем. Damit wie im Vers 16 steht, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, dass er mein Fels ist und kein Unrecht ist an ihm. Но человек, отвергающий Бога, aber der Mensch, der Gott ablehnt, деградирует, der деградiert, во всех направлениях, in allen Richtungen. Чем старше, тем больше деградация. Also je älter, desto mehr degradiert er. Человек, потому что человек теряет свою жизнь, а не приобретает weil ее. Der Mensch sein Leben verliert und nicht gewinnt. Понимаете меня? Versteht ihr mich? С Богом происходит реформация личности. Also mit Gott geschieht eine Reformation der Persönlichkeit. Без Бога деградация. Und ohne Gott die Degradation. Amen. Я хочу, чтобы это до вас дошло. Amen. Ich möchte, dass es zu euch ankommt. Okay. Okay. Так что же произошло? Also was ist passiert? Что ты потерял свою первую любовь? Du hast deine erste Liebe verloren. Знаете, многие обращается с Иисусом как с каким-то приложением своей жизни. Also, wisst ihr, viele behandeln Jesus wie eine Bibel, nicht wie eine Telefon-App. Но Иисус он не приложение. Aber Jesus ist keine App. Иисус не приложение. Jesus ist kein Handy-App. Иисус он главный в нашей жизни. Jesus ist der wichtigste in unserem Leben. Аминь. Amen. Он центр нашей жизни. Er ist das Zentrum von unserem Leben. И мне как-то Генри подарил Tablet. Genau, er hat mir Fire. Ein Tablet geschenkt. И мне очень понравился этот Tablet. Also, das gefiel mir sehr. Я люблю читать. Ich liebe das Lesen. И все бы хорошо, но там была одна проблема. Es war alles gut, aber dort gab es ein Problem. Этот таблет, он был привязан к Amazon. Also dieser Tablet war gebunden an Amazon. И чтобы что-то купить какую-то электронную книгу, например, в интернете. Und damit man so ein elektronisches Buch kauft in Amazon. Нужен был какой-то определенный App. Hat man ein bestimmte App gebraucht, чтобы можно было что-то с интернета скачать, damit man was aus dem Internet runterladen kann. Но я могла только пользоваться библиотекой Amazon. Aber ich konnte nur die Bibliothek von Amazon benutzen. Когда я скачала Google Play, aber als ich Google Play runtergeladen habe, вот этот главный App. Das ist die wichtigste App, которая позволяет пользоваться всем, что предлагает интернет. Das mir ermöglicht, alles, was im Internet ist, zu benutzen. Вот тогда я была по-настоящему счастлива. Dann war ich tatsächlich glücklich. И вы знаете, многие из нас Und wisst ihr, viele von uns относятся к Иисусу как к одному из приложений своей жизни. Behandeln Jesus als irgendeine App in ihrem Leben. Ну, как бы можно иногда попользоваться, но он не главный. So ungefähr, man kann sie ab und zu mal gebrauchen, aber das ist nicht der wichtigste. Просто вот один из многих. Also der ist eins von vielen. Который наполняет твою жизнь. Das, was dein Leben erfüllt. Послушай меня, но когда Иисус станет главным, Hör zu, aber wenn Jesus der wichtigste wird in deinem Leben, ты сможешь пользоваться всеми благами Царства Божия. Dann wirst du alle Schätze und Reichtümer vom Himmel benutzen können. Извиняюсь за такое сравнение. Also tut mir leid für diese Vergleich. Но мы же современные люди, да? Okay. Aber wir sind ja moderne Menschen. В физическом и духовном мире есть закон сеяния и жатвы. Und im physischen und im geistlichen Bereich gibt es das Gesetz vom Sehen und vom Ernten. Ты ничего не можешь получить, если не заплатишь цену. Du wirst nichts bekommen, wenn du keinen Preis zahlen wirst dafür. Да, нам дано спасение бесплатно. Ja, die Rettung haben wir umsonst bekommen. Иисус заплатил цену. Und Jesus hat einen Preis bezahlt. Да, благодать действует в нашей жизни. Ja, seine Gnade wirkt in unserem Leben. Но удержать спасение – это твоя часть. Aber es ist dein Teil, diese Errettung zu halten. И знаете, неразумно думать, что Бог может употреблять тебя, если ты не заплатишь цену. Und es ist nicht klug zu denken, dass der Herr dich gebrauchen kann, wenn du nichts dafür tust. Понимаете меня? То есть это немножко больше того, чем просто быть спасенным. Das ist, denn es ist ein wenig mehr als nur gerettet zu werden. Иисус сказал. Jesus sagte. Кто не берет креста моего и следует за мной, тот не достоин меня. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meines nicht würdig. Когда Господь тебя призывает. Wenn der Herr dich ruft. И ты говоришь ему да. Und du sagst zu ihm ja. Это твое согласие на цену. Das ist deine Zustimmung für den Preis. Когда двое стоят перед алтарем, wenn zwei vom Altar stehen, и они говорят друг другу да, und sie sagen zueinander ja, то есть они понимают, das heißt, sie verstehen, что брак это не только преимущество, но и обязательство. Dass eine Ehe nicht nur Vorteile hat, sondern da der hat auch Verpflichtungen. И вот это да, которое они говорят, und dieses ja, was sie aussprechen, то есть это согласие заплатить цену за счастливый брак. Das heißt, sie stimmen zu, den Preis für eine glückliche Ehe zu zahlen. И браки распадаются именно потому, что кто-то не хочет исполнять свою сторону обязательств. Und die Ehen zerbrechen deswegen, weil jemand von den Partnern nicht bereit ist, seinen Preis zu zahlen. И вот то, что ты пожинаешь сегодня, Und das, was du heute erntest, это результат твоего «да» раньше. Das ist ein Ergebnis von deinem früheren «ja». Чему ты раньше сказал «да»? Wem hast du das Ja gegeben früher? То ты сегодня пожинаешь. Das erntest du heute. Это то, что ты посадил, это взросло. Das ist das, was du gepflanzt hast und das, was heute rausgewachsen ist. Знаете, наша жизнь, она так насыщена. Wisst ihr, unser Leben ist so voll mit allem. И не только полезными вещами. Und nicht nur mit guten Sachen. И у нас много того, что нас отвлекает от Бога. Wir haben vieles, was uns von Gott ablenkt. Что заглушает его голос в нашем сердце. Was seine Stimme in unserem Herzen dämpft. И вот Иисус однажды рассказал притчу о сеятеле. Und Jesus hat mal ein Gleichnis über einen Seemann erzählt. Мы не будем читать, вы знаете ее. Wir werden das nicht lesen, das kennt ihr alle. И вот одно семя упало при дороге. Also eine Saat ist auf dem Weg gefallen. И дьявол похитил его. Und der Teufel hat es gestohlen. При дороге. Beim Weg, auf dem Weg. Это там, где все ходят. Das ist dort, wo alle laufen. Там проходит много всякой информации. Dort fließt viel Information. И вот этот мусор, он также уносит с собой посеянное Божье слово. Und auch dieser Müll ist dort auf dem Weg. этот мусор уносит с собой Божье слово, которое Господь все посеял. Und dieser Müll klaut, also diese Müll klaut dieses Wort, was der Herr gesät hat. Okay, это важная мысль. Das ist ein wichtiger Gedanke. И другое семя упало на камень. Und ein anderer Same ist auf dem Felsen gefallen. Ух ты, как интересно! Das ist richtig interessant. Иисус, благодать, спасение, та-та-та-та-та-та-та. Jesus ist cool, seine Gnade, seine Errettung. А когда приходят трудности или надо платить цену? Und wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es Zeit ist, den Preis zu zahlen? Человек говорит: нет, нет, нет, мы так не договаривались. Dann sagt dieser Mensch: nein, nein, wir haben das nicht so abgesprochen vorher. Или когда семя упало в терния? Oder wenn zum Beispiel das in die Dornen gefallen ist, der Saat. Да, Библия, святость, это все очень ja, классно. Ja, Bibel, Heilig, Heiligung, es ist alles gut und es ist alles toll. Но я живу всего лишь один раз. Aber ich lebe nur einmal. Слышали, да? Habt ihr das schon mal gehört? Я верю, верю. Also ich glaube. Но я еще не готов. Aber ich bin noch nicht bereit. Так много еще есть всего, чего не попробовал. Es gibt noch so viel, was ich noch nicht probiert habe. Да и некогда мне сейчас. Und ich habe jetzt auch keine Zeit. Когда человек слышит слово, wenn der Mensch das Wort hört, и он сохраняет его в своем сердце, und er bewahrt es in seinem Herzen, то оно прорастает и приносит плод. Dann sprießt das durch und bringt eine Frucht. И вы знаете, мы много слышим. Und wisst ihr, wir hören sehr viel. Мы много слышим от Господа. Also wir hören sehr viel vom Herrn. Мы много слышим в церкви. Wir hören sehr viel in der Gemeinde. Хорошие проповеди в интернете. Wir hören sehr gute Predigten мы im много Internet. Слышим. Also wir hören sehr viel. Но, к сожалению, у нас часто нет границ. Aber leider haben wir keine Grenzen, oftmals keine Grenzen. И дьявол похищает это семя. Und der Teufel stiehlt dieses Wort, которое могло бы взрастить тебя. Das, das fähig ist, dich wachsen zu lassen. Понимаете? Versteht ihr? Он как бы сквозняк в нашей жизни. Das ist wie ein Durchzug in unserem Leben. Продувается все. Also es zieht alles durch in unserem Leben. Okay. Okay. И вот если дьявол украл твою первую любовь, und wenn der Teufel deine erste Liebe gestohlen hat, когда это произошло? Wann ist das passiert? Когда ты потерял свой фокус на Иисуса. Als du deinen Fokus auf Jesus verloren hast. Как только ты перестаешь смотреть на Иисуса, sobald du aufhörst auf Jesus zu schauen, ты тут же видишь все то, что отвлекает тебя от Него. Dann siehst du sofort all das, was dich von ihm ablenkt. Ты теряешься. Du verlierst dich. И сегодня я чувствую, что Господь, Он хочет нас возвратить. Und ich fühle, dass der Herr uns heute zurückbringen möchte. Многих из нас. Also viele von uns. Вот к этой первой любви. Zu dieser ersten Liebe. Когда ты был готов на все ради Господа. Wo du bereit warst, alles für den Herrn zu tun. Когда ты пылал, горел для него. Wo du gebrannt hast für ihn, wo du leidenschaftlich warst für ihn. И Господь говорил в твою жизнь. Und der Herr sprach in dein Leben. И так было много всего. Und es war so viel. Так было много всего, ты был переполнен. Also du hattest so viel gehabt von ihm, du warst überfüllt. Но Господь не изменился. Aber der Herr hat sich nicht verändert. Ты изменился. Du hast dich verändert. Если ты сегодня не слышишь этого, wenn du heute das nicht hörst, Господь не изменился. Der Herr hat sich nicht verändert. Ты изменился. Du hast dich verändert. Поэтому давайте обратим снова наш взор на Иисуса. Deswegen lass uns wieder auf den Herrn blicken. Найди свою первую любовь. Und finde deine erste Liebe wieder. Иисус говорит: возвратись. Jesus sagt: kehre wieder zurück. И твори прежние дела. Und mach die früheren Werke. Избавляйся от рутины. Und werde los diese Routine.